Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 31. März 1789. Während deiner Abwesenheit von Weimar muss ein Brief von mir angekommen sein, den ich den 20. auf die Post gegeben habe. Hoffentlich hast du ihn nunmehr erhalten. Was du mir von Jena schreibst, lässt mich dort eine erträgliche Existenz für dich hoffen. Für die notwendigsten Bedürfnisse des Umgangs ist wenigstens gesorgt. Eine einzige Idee ist in deinem Briefe, die an sich sehr brav ist, die mir aber für dich bange macht. Es scheint dir mit der Geschichte zu gehen, wie mit anderen Dingen, die du nebenher treiben wolltest, die aber unvermerkt eine Leidenschaft in dir erweckten, die mit deinen Verhältnissen kollidierte. Dein Ideal von Universalgeschichte ist vortrefflich, aber um es zu deiner Befriedigung zu erreichen, müsstest du aller anderen Tätigkeit absterben. Es fordert den ganzen Mann durch ein ganzes Menschenleben. Es sei fern von mir, dir den Gesichtspunkt zu verleiden, wodurch du dir deine jetzige Hauptbeschäftigung anziehender machst. Nur wünschte ich, dass du dein Ziel nicht zu hoch stecktest, dass du dich begnügtest, die Forderungen deines Publikums in dem, was man Universalgeschichte nennt, zu befriedigen und von höherem Gehalte nur so viel hineinlegtest, als dir deine jetzigen Verhältnisse erlauben. Nach und nach wird sich von selbst ein Ganzes bilden, das sich deiner Idee wenigstens nähert. Gibbon ist meisterhaft, deucht mich, in der Auswahl des Stoffes, aber nicht in der Behandlung. Er umfasst ziemlich alle Gegenstände, die du zur Universalgeschichte rechnest, soweit seine Epoche geht, und er kann dir besonders im mittleren Alter, wo das Studium der Quellen so beschwerlich und weitläufig ist, große Dienste tun. Zu diesem Behufe würde ich dir fast raten, die französische Übersetzung kommen zu lassen, weil die deutsche erst in ein paar Jahren fertig wird. Oder sollte es dir nicht möglich sein, ihn englisch zu lesen? Du könntest bei dieser Gelegenheit diese Sprache lernen. Das Grammatikalische weißt du oder wiederholst es in einer Woche, und dann nimmst du einen der ersten Teile mit der Übersetzung zur Hand. Ich wette, wenn du den halben Band gelesen hast, brauchst du die Übersetzung nicht mehr und liest nachher alles, was dir vorkommt. Was ich von historischen Büchern habe, will ich dir gern schicken, sobald du es nicht dort bekommen kannst. Nur das historische Lexikon und den Bell kann ich nicht recht entbehren. Über deine Ideen von den Memoir bin ich ganz mit dir einverstanden und suche jetzt nach den ältesten englischen Memoir von der Art, wie du sie verlangst, um sogleich zum Werke zu schreiten. Über deine Künstler brüte ich noch immer und kann meine Ideen noch nicht ins Klare bringen, sowohl was den philosophischen als den dichterischen Gesichtspunkt betrifft. Es steht dir eine lange Predigt darüber bevor, wobei ich auch über die Moritzsche Schrift mich herauslassen werde. Dass du die Friderikiade wieder hervorsuchst, freut mich ungemein. Die Idee, ein Monument des ganzen Zeitalters aufzustellen, hat mir sehr eingeleuchtet. Auch wider die Versart habe ich nichts einzuwenden, sollte aber eine Maschinerie von gewöhnlichem epischen Schlage so schlechterdings notwendig sein, sollten nicht etwa Erscheinungen von Helden des Altertums zum Beispiel hinreichend sein, über die Wahl der Hauptbegebenheit habe ich noch keine Idee, aber du kannst glauben, dass mich das Ganze sehr beschäftigt. Goethes achten Teil habe ich gelesen, ich bewundere sein Talent, die mannigfaltigsten Arten von Ton zu treffen. Oft ist dies das einzige Verdienst eines Gedichts. Ideen und Verse sind oft von weniger Bedeutung. Das Wichtigste ist wohl das letzte Gedicht. Die Geheimnisse. Ich zerbreche mir sehr den Kopf über dieses Rätsel. Kannst du mir vielleicht einigen Aufschluss geben? K.